zerreißt, wenn du ihm Nähe leist, weil du ihm leist verzeihst. Weiß ist, weiß ich, weiß es. Weiß ist, weiß ich, weiß es. Weiß ist, weiß ich, weiß es. Weiß ist, weiß. Weiß ist, weiß ich, weiß. Doch du bist für mich ein schwarzes Loch. Auf einem Gleis. Doch du weißt,